eine Einheit zusammen. Drei Mann mit den Fuchs und Waldmann. Drei Mann, eins, zwei, drei, Hand in Hand. Drei Mann kommen direkt aus Deutschland. Drei Mann als eine Einheit zusammen. Drei Mann mit den Fuchs und Waldmann. Drei Mann, eins, zwei, drei, Hand in Hand. Drei Mann kommen direkt aus Deutschland. Edelmann fängt an, der weiße Reggae-Mann. Im Zusammenhang schieben wir unser Ding voran. Sind im Einklang, alle drei Mann sind fortan. So wie Brüder, die eins sind, die niemand trennen kann. Ziehen euch in den Bann, wir ziehen nicht irgendwann. Machen kein Kinderkram, sind so wie wir immer waren. Bleiben in der Bahn, wenn wir zusammenfahren. Dann gehen die Lichter an, zieht den Großstich daran. Egal ob Moschus oder Münsterland, ihr fragt, wer sind die Künstler? Da macht Reggae Rap und Ragga an, dann hört ihr uns zusammen einen Klang. Gefangenbahn sind wie verwandt oder bekannt. Die Sicht ist eh dieselbe, Fuchs und Shitting White Mann. Keep your head high, erst nach dem Ende ist vorbei. Doch das Ende ist weit, wir stehen in Fight, sind bereit. Bei uns im Verein, für Sonnenschein und Heiterkeit. Wir halten zusammen und überstehen Hass und Neid. Drei Mann als eine Einheit zusammen. Drei Mann mit den Fuchs und White Mann. Drei Mann, eins, zwei, drei, Hand in Hand. Drei Mann kommen direkt aus Deutschland. Drei Mann als eine Einheit zusammen. Drei Mann sind in Fuchs und Waldmann. Drei Mann, eins, zwei, drei, Hand in Hand. Drei Mann kommen direkt aus Deutschland. Platz mitten rein in die Kombination. Wollen nicht alleine sein, sind eine Formation. Tanz auf ein Bein, nicht nur monoton. Jedes Sitting-Fuchs, dreimal auf einen Thron. Keiner steht allein und wird es auch nicht werden. Keiner von uns rein wird jemals einsam sterben. Liegt das Leben auch manchmal in kleinen Scherben. Wir halten durch und wir stoppen das Verderben. Vererben werden wir das, was wir geschaffen haben. Werden Waffen und Plagen in die Hölle jagen. Unsere Einigkeit wird hoch bis in den Himmel ragen. Machen keine halben Sachen, werden nicht verzagen. Yeah. Drei Mann als eine Einheit zusammen. Drei Mann sind den Fuchs und Waldmann. Drei Mann, eins, zwei, drei, Hand in Hand. Drei Mann kommen direkt aus Deutschland. Drei Mann als eine Einheit zusammen. Drei Mann sind den Fuchs und Waldmann. Drei Mann, eins, zwei, drei, Hand in Hand. Drei Mann kommen direkt aus Deutschland. Drei Mann als eine Einheit zusammen. Drei Mann sind den Fuchs und Waldmann. Drei Mann, eins, zwei, drei, Hand in Hand. Drei Mann kommen direkt aus Deutschland. Drei Mann als eine Einheit zusammen. Drei Mann sind den Fuchs und Waldmann. Drei Mann, eins, zwei, drei, Hand in Hand. Drei Mann kommen direkt aus Deutschland. Als eine Einheit zusammen. Drei Mann sind den Fuchs und Waldmann. Drei Mann, eins, zwei, drei, Hand in Hand. Drei Mann kommen direkt aus Deutschland. Drei Mann als eine Einheit zusammen. Drei Mann sind den Fuchs und Waldmann. Drei Mann, eins, zwei, drei, Hand in Hand. Drei Mann kommen direkt aus Deutschland.